Ich denke nicht so wie er. Ich verstehe vollkommen, wie alles in dir empört sein muss und dass diese Empörung Spuren für immer in dir hinterlassen kann. Davor habe ich Angst. Dass du uns verlassen hast, deshalb verurteile ich dich nicht und darf ich dich auch gar nicht verurteilen. Verzeih mir, dass ich dir dies gestern vorgeworfen habe. Ich fühle selbst, dass auch ich von allen fortgehen würde, wenn ich solch einen großen Kummer hätte. Der Mutter werde ich davon nicht sagen. Ich will aber immer von dir sprechen und will in deinem Namen sagen, dass du sehr bald wiederkommen wirst. Quäle dich nicht ihretwegen. Ich werde sie beruhigen. Aber quäle du sie auch nicht gar zu sehr. Komm wenigstens noch einmal. Vergiss nicht, dass sie unsere Mutter ist. Ich bin nur gekommen, um zu sagen, Dunja stand auf, dass falls du irgendwie mich oder sonst etwas brauchen solltest, und wenn es mein ganzes Leben wäre, oder gleich viel was, so rufe mich, ich werde kommen. Leb wohl. Sie wandte sich schnell ab und ging zur Tür. Dunja, rief Raskolnikow, stand auf und ging zu ihr. Dieser Rasumichin ist ein sehr guter Mensch. Dunja errötete ein wenig. Nun, und? Fragte sie nach einer Weile. Er ist ein tüchtiger, fleißiger, ehrlicher Mensch und ist zu leidenschaftlicher Liebe fähig. Leb wohl, Dunja. Dunja wurde feuerrot, dann aber erschrak sie. Was soll das, Bruder? Trennen wir uns denn wirklich für immer, dass du mir solch ein Vermächtnis hinterlässt? Wie dem auch sei, leb wohl. Er wandte sich ab und ging zum Fenster. Sie blieb eine Weile stehen, sah ihn sorgenvoll an und ging mit einem Gefühl der Angst hinaus. Nein, er war nicht kalt zu ihr. Es hatte einen Augenblick gegeben in der letzten Minute, wo er die größte Lust verspürte, sie innig zu umarmen, von ihr Abschied zu nehmen und ihr sogar alles zu sagen. Aber er wagte ihr nicht einmal die Hand zu geben. Sie könnte später bei dem Gedanken erschauern, dass ich sie umarmt habe und würde sagen, dass ich diesen Abschiedskuss gestohlen hätte. Würde sie es ertragen oder nicht? Dachte er nach einigen Minuten weiter. Nein, sie nicht. Solche Naturen ertragen das nicht. Und er dachte an Sonja. Vom Fenster her wehte frische Luft. Draußen war es nicht mehr ganz hell. Er nahm plötzlich seine Mütze und ging hinaus. Er konnte natürlich nicht auf seinen krankhaften Zustand Rücksicht nehmen, und er wollte es auch nicht. Aber diese ununterbrochenen Aufregungen und diese seelischen Erschütterungen konnten nicht ohne Folgen bleiben. Und wenn er noch nicht an einem heftigen Fieber erkrankt war, so vielleicht gerade deshalb, weil diese ununterbrochenen inneren Aufregungen ihn vorläufig noch aufrecht und bei Bewusstsein hielten, aber natürlich künstlich, nur noch für eine Weile.